schon sehr speziell. Es gibt keinen Zugmodus, es gibt keinen Schiffmodus, Mondmodus gibt es. Mond und Flug. Wann sind das eigentlich zwei Dinge, die unser Leben bestimmen? Naja. Naja, gut. Wie geht's dir, Florentin? Laufen wir schon? Mhm. Warte. Du hast nur dir was zu trinken mitgebracht und mir nicht. Lass mich noch kurz diese Mail zu Ende schreiben. Nur diese eine Mail. Lass sie mich schreiben schnell. Sie wird nicht viel verändern in dieser Welt. Aber sie hilft, dass ich mich besser fühle. Sie hilft mir, mich zu fühlen, als hätte ich was geschafft. An diesem verregneten Sonntagmorgen. Endscene. Wie geht's dir, Florentin? Herzlich willkommen zurück. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Ihr macht bestimmt bis November Pause. Nein, da sind wir wieder. Wir haben es geschafft. Wir haben uns hingesetzt. Wir haben Bock. Wir machen jetzt, ja, gute 55 Minuten lustige Gags. Nach dem Schnitt, gute 30 Minuten, fantastische Gags. Mein Name ist Florentin Will und mir gegenüber sitzt Stefan Titze. Titze, der Titzschlag hat wieder zugeschlagen, denn der Stefan war Titzkrieg. Im Urlaub. Stefan war im Urlaub, du hast dich ja wirklich diesmal richtig gut gehen lassen. Du warst unterwegs, du hast die ganze Welt bereist. Ich war in Dänemark, auf Teneriffa, ich war auf Ibiza, ich war auf Madagaskar, das war schön. Wow. Ja, da fallen einem die Kokosnüsse aber auch auf den Kopf. Ja, also ich habe meinen Urlaub ganz moderat verbracht, schön ausgeruht, schön mal ein bisschen die Gags zu mir kommen lassen. So. Und ist was gekommen? Nee. Aber du? Bei dir? Mhm. Ich mag es nicht, wie du diese Blowjob-Geste hier schon direkt die ganze Zeit hast, so diese Arme hinter dem Kopf verschränkt. Einfach dieses Komm, gib's mir, Baby. Nee, das ist meine Zurücklehn-Geste. Mhm. Du, wir müssen ja auch über Pokémon sprechen, ne, und so heute, das ist klar. Wir kommen nicht drum rum. Also die Leute erwarten ja von unserem Nerd-Podcast, wie Quotenmeter schon mal bezeichnet hat, erwarten die halt natürlich auch jetzt dann die Nerd-Themen. Hast du da ein paar Gags vorbereitet? Hast du viele Pokémon gesammelt im Urlaub? Ja, ein paar, 70 Stück, glaube ich. Ich habe 72 gesehen, 70 gefangen. Zwei, weiß ich nicht, was da in mich gefahren ist. Ich habe auch Pokémon gesammelt, es hat mich ein bisschen frustriert. Ich habe immer tolle Pokémon gesehen, die in der Nähe sind und dann ist es meine App abgestürzt und dann waren sie nicht mehr da, das war sehr frustrierend. Aber finden Sie nicht auch, dass Pokémon Namen oft wirken, als hätte man die Lizenzen der echten Tiere nicht bekommen. Ja, so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen so, ich hatte damals ein Spiel, das hieß David Beckham Soccer, das war für den ersten Gameboy, gab es ein Spiel und die haben halt nicht alle Lizenzen von Namen bekommen. Also hat Ballock gegen Philipp Lohm gespielt und so. Ja. Und auch die Namen der Teams waren nicht richtig und die Farben waren so ein bisschen daneben. Es war alles so ein bisschen off. Peter Kahn. Tatsächlich. Und ich finde, eigentlich wirken die Pokémon doch auch so, als hätte man die Namen von den Tieren nicht bekommen. Es ist ein bisschen seltsam und das Interessante ist, es ist bei World of Warcraft auch so. Also ich bin mir nicht sicher, ob es da so ist, aber da gibt's dann, du läufst dann durch die Savanne und dann siehst du... Durch die Savonne? Zum Beispiel siehst du dann Giraffe, Geier und Zebra. Und ich sehe, was? Haben die jetzt die Lizenzrechte für das Wort Zebra nicht mit bekommen? V oder mit B? Weil mit jetzt V. Mit ist, v. Ja, das ist aber neben dem B auf der Tastatur. Der hat es verschrieben. Einfach. Oh mein Gott, der ist so ein Kreativer. Zebra. Ja, das war geplant. Ja. Genau wie ich denn die Himmel, statt Hummel, da funktioniert es nicht, weil Himmel auch ein Wort ist. Ja, gut. Naja. Schade. Ihr merkt es ein bisschen, wir sind noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Staub in den Augen. Wir sind noch ein bisschen zu ausgeschlafen, vielleicht zu satt, zu vollgefressen, zu rund, um in diese neue, schnelllebige Podcast-Welt zu kommen. Eine Menge hat sich getan. Podcast Deutschland verändert sich. Viele neue Podcasts sprießen aus der Erde. Wir haben euch mal zusammengetragen. Die Sexperten zum Beispiel. Die Sexperten sind dabei, haben uns leider überholt. Ja, zu Recht. Das war ja ursprünglich auch ein Titel, den wir diesem Podcast geben wollten eigentlich. Sollte ja ursprünglich mal ein reiner Sex-Podcast werden. Aber Stefan, was sind denn deine 17 Podcasts, die du empfehlen würdest für alle, Gott sei Dank. Die jetzt ich dachte, Bock jetzt haben. Kommt, was sind deine größten, deine 17 Sextipps? Und ich deine 17 gefreut, Lieblingsstellungen. Dass, ja. Ich habe mich gefreut, dass du nochmal abgebogen bist vorne in Richtung Podcast. Auf meinem Platz 11 fange ich mal an jetzt. Einfach mal so. Rudis Spaß. Podcast. Dann Freds lustige Ulkstunde, finde ich, ist ein großer Bereicherung für die deutsche Podcast-Welt. Ich finde es geil, dass es Fred schafft, auch völlig alleine eine richtig gute Show zu machen. Also er gibt ja Fitness-Tipps, aber auch mit so einem gewissen Comedy-Einschlag. Ich finde, er macht das richtig gut. Also Freds Ulk-Bude, glaube ich, kann hier sich wirklich sehen lassen. Oder hören lassen, je nachdem. Tom und Gerd Die beiden Bauarbeiter, die immer lustige, sich immer Sprüche ausdenken, wie sie Frauen anbaggern von Baustellen. Ja. Dachte ich erst, ist so ein Konzept, was man schon mal gehört hat. Mhm. Aber wie die jetzt dann neu aufrollen, auch mit so einem neuen, modernen Approach, finde ich ganz toll. Das ist meine persönliche Nummer 8. Platz 9, der Krasscast. Udo und Jürgen haben sie wieder zusammengesetzt, reden über alles, was das Herz begehrt, Vergaser, Felgen. Da geht's richtig zur Sache. Die neue Folge geht ja komplett nur um die besten und feinsten Steaks. Cool. Mir richtig gut gefallen. Der Türen-Podcast, finde ich ganz abgefahren, als vom Türenverkäufer, der jede Woche eine neue Tür vorstellt, die neu im Programm ist. Ganz abgefahren. Also ein Konzept, wo ich dachte, what? Erstmal, okay, muss man einfach auf sich ergehen lassen. Braucht man auch ungefähr 80 Folgen, um reinzukommen. Mhm. Aber dann zahlt sich's aus. Aber wenn man reinkommt, dann ist man auch drin. Wenn man reinkommt, sozusagen. Ist man drin. Das ist cool. Ja, daran. Kann auch Das ist, glaube ich, auch sogar sein Slogan. Mhm. Boden.de hat mir sehr gut gefallen. Die besten Böden Deutschlands. Immer sehr interessant. Auch Klangerlebnisse werden da geboten und steht für mich auf festen Beinen. Fahnencast, natürlich. Natürlich. Jede Woche neue Fahne, die Geschichte hinter den Flaggen. Ganz tolle Sache. Und vor allem auch, hast du die zu den lokalen Flaggen gehört, die Folge? Nein, noch nicht. Richtig geil. Also, echt? Dass man auch wirklich mal so ein bisschen in die Tiefe geht, so die Flaggen der einzelnen Orte und Städte, dass man da richtig reingeht. Ich finde es ja immer toll. Zum Beispiel Bayern hat ja dieses Drachenmuster, dieses Drachenmuster, also mit diesen kleinen Phonix, mit diesen Polyphonen, so, und dann ist er weiß und blau, und dann hieß es immer, ja, weil der Himmel über Bayern weiß und blau ist. Dann haben wir so, warum sind nicht alle Flaggen weiß und blau? Der Himmel ist überall weiß und blau. Sind immer weiß. Was ist denn das für eine scheiß Erklärung? So ist dann irgendwie in Frankreich der Himmel grün, oder was? Was war denn von Ebersbach? Dein Heimatdorf. Was war denn da? Weiß-grün. Weiß-grün und ein Wildschwein davor. Echt? Ja, ja. Cool. Der Ebersberg, ne? Also der Eber, das der Ebers. Ja, der Ebers. Ich hab ein Wildschwein im Forst gesehen. Ich war jetzt in meiner Heimat, ich war in Ebersberg unterwegs. Ebersberg Forst. Niemand sagt Horst. Forst. Wir hatten mal übrigens Herr Forst, der unser Biolehrer war. Mhm. Was ich auch lustig finde. Also, dass Leute so heißen und ihrem Fach direkt zuzuordnen sind. Hattet ihr als Biosphäre, hattet ihr den Wald oder den See? Ich glaube, im Biounterricht gibt es so eine Unterrichtslektion, so Biosphäre, so wie die verschiedenen Tiere und Pflanzen miteinander interagieren. Und ich weiß noch, wie unser Biolehrer, Herr Kern, finde ich auch nicht schlecht, zu uns kam und sagt, ja, pass mal auf, normalerweise muss man ja immer den Wald machen, ne? Im Lehrplan steht Wald, aber ich dachte mir, der Wald ist so stinklangweilig. Ich habe für euch mal ein richtiges Schmankerl rausgekramt, was richtig heiße Scheiß. Die Tundra. Haltet euch fest, dieses Jahr, es wird der See. So, what the fuck? Yes! See, Alter! Und es war das fucking langweiligste der Welt. Und du hast halt Enten. Und Würmer und Scheiß, Grundeln, die Bissel, Wenseln, der Knotterich, der Trobeldur, die Fnikito, der Bilzweisler, der Schmauchbachler. Und das Pummelhof auf Level 16, was genau. Seinem Gebüsch haut. Haben wir alles dabei. Cool. Wir haben auf jeden Fall den See durchgenommen und es war unfassbar. Das war richtig gut. Gute Erfahrung. Was sollst du davor sagen im Ebersberg, wo ich dich rüde unterbrochen habe? Ebersberg, ich habe im Ebersberger Forst größte aneinanderhängende Forstlandschaft Europas. Vielleicht. Ja. Nein, wahrscheinlich weiß ich nicht. Habe ich ein Wildschwein gesehen. Ja, das war ganz interessant. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs im Ebersberger Forst. Ich bin ganz gespannt, wo diese Wildschwein-Anekdote jetzt hinführt. Und dann bin ich da so gefahren. Also, ne, vierter Gang, klar, man ist unterwegs, man hat einen gewissen Zahn drauf. Ja, lasse mich auch nicht lumpen. Und dann fährt man so die Bäume, die Fichten, die Tannen, die Buchen, die Walden, ja, die Weiden, die rauschen an einem vorbei. Ja. Unter einem der Kies, die Steine schlagen aus nach links und rechts. Man hat ein gutes Tempo drauf, so. Und plötzlich sieht man so in 100 Meter Entfernung, 100 Möten, in 100 Möten Entfernung, läuft ein Wildschwein auf den Weg. Ja, ich natürlich in die Eisen, erstmal direkt gegangen. Quietschende Reifen. Erstmal schön mein Gefährt zum Anhalten gebracht. Ja, Stillstand, Stopp, erstmal gesagt Stopp. Dann schön den Pokéball rausgeholt. Abgestiegen, Tür auf, habe ich noch Masterbälle. Und, nee, das Wildschwein hat mich angeschaut, ich habe das Wildschwein angeschaut. Und es war so ein Moment, dass man weiß noch nicht genau, wer vor wem. Achso, ich hatte so der gegenseitigen Respekt, so einfach so ein. Nee, man guckt sich an und man weiß noch nicht genau, wer vor wem Angst haben soll. Das ist so, wie wenn du einen Ausländer siehst und du denkst, okay, vielleicht hat er auch Angst vor mir, weil ich könnte ja Nazi sein. So, man weiß es nicht genau, so. Wer jetzt Angst haben soll und wer nicht. Richtig. Und so war das bei dem Wildschwein auch. Und man guckt sich halt so ein paar Sekunden an und denkt sich, na gut. dich würde ich schaffen eigentlich. Würde ich dich schaffen? Ich weiß es nicht. Würde man in einem Kampf Fahrrad, wie nimmt das Schwein jetzt mein Fahrrad auf? Denkt es, ich hätte... Ich hätte das Fahrrad Beine oder so. Schnell, ist nein, nicht mein Problem. Nicht mein Kampf. Armade her! Und ja. Weg. Er ist dann weggelaufen und ich bin weitergefahren. Also, du hattest, glaube ich, dein Instinkt war nicht schlecht, diese Anekdote anzuzweifeln von Anfang an. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber es ist ja auch so, dass Haie zum Beispiel gar nicht, also Menschen sind, kommen gar nicht in der Welt von Haien vor. Mhm. Und es ist immer diese Urban Myth oder, weiß nicht, Sea Myth, ist, dass man quasi, wenn Blut im Wasser ist, dass Haie dann ankommen. Und es stimmt, die können irgendwie einen Tropfen Blut auf weiß nicht wie viele Kubikkilometer Entfernung wittern, aber halt Menschenblut nicht. Ach was? Ja. Nee, das wirklich? Ist Wissen to go. Wissen auch to swim, eigentlich. Im neuen Highcast könnt ihr das auch alles wahrnehmen. Ja. High Class, Highcast. Auf meinem Platz 3. Der Highcast. Und hat mir richtig gut gefallen. Dein Platz 2. Mein Platz 2, die Stiesel-Show. Roland Stiesel lässt es mal wieder krachen und fährt die besten Gigs und Gags auf, die das Land zu bieten hat. Leider abgesetzt. Von wem eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja auch schon Drohungen bekommen, dass wir abgesetzt werden. Ja, wo ich mir mal frage, ist es Spam? Ist es ein lustiger Gag? Wir wurden bei WordPress neulich überlaufen mit lauter... Ja, vor allem das Interessante ist, also wir haben ja ganz viele Folgen, ich glaube 70 Folgen, und 99,9% der gesamten Spam-Kommentare kommen nur bei der Folge Avocado. Mhm. Da kommen wirklich fast alle Spam. Das ist so seltsam. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, das seltsam ist oder sehr einfach zu erklären. Ja, das werden die durch irgendwelche... ja, das sind die zwei weiß Möglichkeiten. Das sind immer die zwei Möglichkeiten. Ich weiß die Aufmerksamkeit nicht. Des Gerichtssaals war auf Anwalt Titze. Ja, da fahren sie einfach vor. Ich hab einen Lord Mark gedacht. Oder halt nicht. Scheiße. Und ja, das ist ganz seltsam. Vielleicht haben die irgendwie solche Wortfilter gedönselt, dass sie dann irgendwie so sinnvolle Worte rausfiltern. Und Avocado, ich glaube, der eine, na, aber wir haben auch Möbel und so. Und Möbel ist eigentlich schon. Möbel, Nübel, diese ganzen lustigen. Möbel, diese Umlaute. Nee, stimmt, Umlaute können ein Problem sein. Ja, das ist vielleicht gerade ein Träume haben weiß wir auch. Nicht. Avocado funktioniert auf jeder Sprache halt. Ist ein, ich glaube, weiß ich nicht, Avocado. Ich glaube, es funktioniert, also du sprichst auch viele an. Avocado hat keine eng gefasste Zielgruppe und die wollen ja möglichst viele Leute erreichen. Und ich denke mir, die. Also du meinst Leute, die Avocados essen, die haben auch Potenzprobleme. Ja, könnten Kinder, ja. Und da könnten Kinder sein, könnten Erwachsene sein, können 19 sein, können Hunde sein, 80 alles sein. Ja, alle essen Avocados. Auch in jedem Land. Ich finde es okay. Ich find's nicht schlimm. Ich habe mal für die AWO. Für die Arbeiterwohlfahrt habe ich mal gearbeitet, habe ich Kinder betreut, Ferienbetreuung habe ich gemacht, war echt absurd, weil ich habe mit einer Rauchvergiftung, mir ging es wirklich schlecht, weil ich viel Rauch eingeatmet habe, weil es gebrannt hat, die ganze Zeit, mein Gott, was das für Arbeit. Also, ja, und Kinder sind sehr schlecht im Löschen, also nur falls ihr das wisst, da kann man sich echt nicht drauf verlassen, weil wir wollten mit Lupen, wollten wir Sachen zum Anbrennen bringen. Und ich habe mich da so reingesteigert und habe dann so in diese ganzen Heuballen gepustet und alles und habe dann so viel Rauch eingeatmet. Weil irgendwann geht es dann auch nicht mehr um die Kinder und den pädagogischen Effekt, sondern es ist dann wirklich ich einfach glaube, nur dass Ärger. Du mehr verbrennst es geht als Kinder. Wirklich darum, es einfach zu machen. Deswegen mein Tipp, wenn ihr Heuballen habt oder so einen Strohballen oder so trockenes Gras oder sowas und da habt ihr es geschafft, eine Glut herzustellen, dann dreht diesen Ballen um, sodass die Glut unten ist und pustet von unten drauf. Dann atmet ihr A, keinen Rauch ein und das Feuer kann sich nach oben ausbreiten und irgendwann brennt es dann. Dann habt ihr es zwar noch brennend in der Hand und euren Aufsichtsbefehl missfolgt, aber trotzdem, so funktioniert es. Also kleiner Tipp, dreht es um, sodass die Glut unten ist und pustet von unten und zündet so die Flamme. Aber also, praktischer wie Tipp. Wie ist es mit deiner Autorität? Also, wo du gerade dabei warst. Also, ich habe ein Riesenproblem, ist mir aufgefallen. Ich war nämlich neulich, wir haben für ein neues Projekt, haben wir Autoren gesucht und ich durfte in Bewerbungsgesprächen sitzen, weil du im Urlaub warst und alle anderen auch. Und dann fiel einen auf, scheiße, die Termine fallen genau in aller Welts Urlaub. Oh nein, Stefan ist das ja heißt, da. Das heißt, im Bewerbungsgespräch haben nur du und der Megan Fox Pappaufsteller gemacht, einfach. Die beiden wichtigsten Mitarbeiter. Ja, war es halt vorher so, der erste Bewerber kam mir 15 Uhr, sonst war hier nichts los. Also bin ich dann davor einfach durch die Stadt gelaufen und hab mir auch irgendwann ein Slush-Eis geholt, so ein blaues Slush-Eis. Und ich hatte halt das ist mir erst später aufgefallen, als ich dann zum Bewerbungsgespräch gefahren bin, meine Lippen waren komplett blau, meine Zunge, mein ganzer Mundraum war einfach so strahlend blau. Und ich dachte mir, also was haben jetzt Bewerber... hilft denen das jetzt im Bewerbungsgespräch, wenn der, so, wenn, der, du, ja. wenn der Typ, der da sitzt mit ihnen und auch fragt, ja, was stellen sie für ein Gehalt vor, einfach eine wahnsinnig blaue Zunge hat. Also hilft denen das, weil es die Nervosität nimmt? Denken das die, so ein, was mache so ich so ein Ohrenstäbchen, guckt dir doch aus dem Ohr einfach so komplett so, was? Das ist für Soll ich wirklich dem jetzt sagen, was ich mir für ein Gehalt vorstelle? Ist das ein riesen Prank? Wo sind die Kameras? Was löst das denn den Bewerber aus? Zumal ja, also ohne dir jetzt nahe zu treten zu wollen, du ja auch im unblauen Modus relativ wenig Autorität ausstrahlst, um ganz ehrlich zu sein. Also in meinen verweinten Augen da, immer. Glaube ich, meinen Augen, ja, das braucht es, glaube ich, gar nicht immer so sehr, dass du dann deine Autorität noch versuchst, künstlich runterzusetzen. Okay, das hilft mir jetzt. Also dann meinst du, es ist nicht so viel schiefgegangen. Du bist ein nahbarer Typ. Auf jeden Fall. Auch wenn du ihm vielleicht ein bisschen arg viel Gehalt zugesprochen hast, dann müssen wir auch nochmal drüber reden, aber. Ja, gut. Er war ein Slush-Eis-Fan, ich konnte nicht anders. Da habe ich ihm sehr viel angeboten. Ich weiß. In so einem Impuls. Er hatte auch ein Slush-Eis in der Hand. So. Er kam rein und so, beide haben den Mund blau und so. Aber ich habe auch wahnsinnig viel Angst vor. Also, ich könnte das, glaube ich, gar nicht so AWO, so ein Scheiß. Weil ich habe auch wahnsinnig Angst vor Kindern. Auch wenn ich jetzt Pokémon Go gespielt habe, irgendwie, durch die Stadt gelaufen bin und dann irgendwo ein Lokmodul gezündet wurde. Mhm. Und dann denke ich mir, geil, das ist. Also, mein Gamer-Instinkt sagt mir, es macht nur Sinn, dass du da jetzt hingehst. Aber meine Vernunft sagt mir, da werden dann 13-jährige coole Teenager sind, die auf Lunge rauchen können. Die stehen dann da und dann komme ich da hin mit meinem Luftballon und meinem blauen Zunge und stelle mich dann da hin und will einen Smog anfangen. Also, es gibt in der Stadt so verschiedene Punkte, wo man Pokebälle sammeln kann und man kann an diesen Punkten dann so ein Lokmodul einsetzen. Was soll ich denn da? Eine Anmoderation, was Pokémon Go das ist? Das mehr Pokémon anzieht. Hörer? Und es war bei uns beim Campen auch so, dass wir so einen Pokestop hatten in der Nähe und halt die ganzen Kinder des Campingplatzes haben halt da ständig diese Köder ausgeworfen, dass mehr Pokémon kommen. Und man hat das halt gemerkt, dann hat sich dann so awkward hingestohlen so und dann saßen da irgendwie zwei 14-Jährige im Badeanzug und man sitzt dann da so daneben und weiß gar nicht, was man machen soll. Ja, die haben dann da gebadet einfach am See. Ja. Das war dann echt so unangenehm, weil man denkt sich dann so, ja, scheiße. Ja, Ist halt immer geil, wenn es an Orten ist, wo man sozial akzeptiert länger bleiben kann. Also diese halbe Stunde, wie das Lokmodul da bleibt, dann bleiben kann. Café zum Beispiel oder so. Oder halt. Aber ich glaube, du lernst dich auch viele Leute kennen, oder? Also es ist ja auch eine gute Möglichkeit, Leute anzusprechen, wenn die halt dann da stehen und dann so, ah, cool, danke fürs Lokmodul. Ja, cool. Hast du auch einen Smogon auf Level 12? Nein. Guck mal hier, ich habe einen Smogmog. Wow, ich habe noch keins. Ich muss... Und 30 Minuten länger, weil das Lokmodul noch 30 Minuten dauert. Ja. Das ist schwierig. Ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall cool, was diese App mit mir macht. Ich habe auch überlegt, joggen zu gehen einfach mal, weil man da schnelle Kilometer zurücklegt. Du kannst deine Eier ausbrüten, wenn du viel gehst. Du kannst Dinge fangen und ich glaube, sonst würde ich niemals joggen. Das ist sowas, was mich, glaube ich, an Joggen bringt. Ich kann so nicht joggen gehen, weil ich habe kein Ziel. Du hast ja auch kein Ziel. Dein Ziel ist es zu joggen. Der Weg ist das Ziel. Aber kann man nicht auch einfach sein Handy immer hin und her werfen zwischen zwei Leuten und dann dadurch einfach Weg zurücklegen? Nee. Oder ist es zu schnell? Das ist, wie gesagt, das alle 60 Sekunden aktualisiert das und bildet dann den Punkt zwischen den, also die Linie zwischen den beiden Punkten. Und wenn du, auch wenn du eine ganz blöde Kurve gehst, so wie so die Saare-Schleife, wenn du die entlang gehst und dann halt aber leider genau so schnell bist, dass du halt quasi nur einfach 10 Meter zwischen dir und dem Anfangspunkt gegangen sind, in 60 Sekunden, dann hast du halt nur 10 Meter zurückgelegt, statt die eigentlichen 18 Kilometer, die du in der Zeit gelaufen bist. Du musst sehr schnell sein dafür. Ja, ist ein Problem. Ja. Und sonst? Ja, doch, ganz gut. Momentan ist viel. Es regnet sehr viel. Los, regnet viel, bisschen Musik hören. Du hast die neue Kopfhörer gekauft. Ach ja. Ich überlege mir auch, die zu kaufen. Diese Noise Cancellation Kopfhörer, die aus der Umgebung die Klang rausfiltern und bei dir sozusagen ausnullen. Und dadurch hörst du Umgebungsgeräusche nicht mehr. Und es ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, eigentlich so in seine eigene Glaskammer sich bauen. So, was ist eigentlich, weil ich bin so oft einfach im ICE unterwegs und bin so viel Lärm ausgesetzt und solchen Vollspacken, wo man sich einfach denkt, so, warum kann man nicht genau wie Augen zumachen, einfach Ohren zumachen? Warum hat die Evolution nicht daran gedacht, einfach zu sagen, du kannst deinen Mund zumachen, du kannst die Augen zumachen, aber warum einfach nicht die Ohren einfach schließen Feinde können? Feinde vielleicht? Ich weiß nicht, Fressfeinde? So ganz ja, und die Gedanken. Kannst du nicht sehen oder was? Nein. Oder nicht schmecken? Weil deine Augen zu sind. Ja, eben. Du kannst sie riechen vielleicht mal irgendwann in der Evolution. Ja, du kannst dich ja dazu entscheiden, deinen Sinn auszuschalten, den deinen Sichtsinn. Ja, jedenfalls sind es Kopfhörer, die sind wahnsinnig teuer. Und da wollte ich ja nochmal jetzt irgendwie sagen, ich finde es nicht toll, dass du mich immer als Fehlkopf, Stefan, inszenierst. Auch mit der Plakatkampagne, die vielleicht ein bisschen drüber war. Und dann jetzt plötzlich mir Dinge einfach nachkaufst, die dann funktionieren. Du kannst nicht, da musst du mir auch mal Dinge nachkaufen, die schlecht geklappt haben. Da muss man auch mal jetzt so Mango-Chips nachkaufen. Du bist halt so ein bisschen der Vorkoster. Also ich weiß, jeder 20. Kauf von dir ist ein Erfolg. Tötet mich. Aber die 19 davor lasse ich die schön ins Messer laufen. Ja. Und dann, wie geht's deinem Hoverboard? Ja, ist kaputt jetzt. Davon hätte ich mir 3 so Kopfhörer kaufen können. Ja, das ist leider echt kaputt. Aber da, versicherungsmäßig soll ich dich jetzt vielleicht nicht fragen, wie das funktioniert. Ja, vor allem, das ist ja auf China bezogen, versichert bist. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Wo bist du versichert? Wo bist du versichert? Aorta. Ja. Akzeptiere ich. Das Coole ist einfach, dass du auch nicht so laut die Musik hören musst, weil es ja die Umgebungsgeräusche reduzierst. Und ich mittlerweile höre wahnsinnig laut Musik, weil die U-Bahn noch wahnsinnig laut ist. Und dann machst du immer lauter, lauter, lauter und ist halt auch nicht gut für die Ohren. Ja, vor allem beim iPhone 5 hast du ja, wenn du die Lautstärke so hoch regelst, wird dieser Regler irgendwann rot und zeigt dir an, sehr laut. So, also du machst gerade dein Gehör kaputt. Was ich an sich ganz cool finde, weil du dann wirklich drauf achtest. Psychologisch echt gut. Das ist wirklich gut. Und weil, also ich versuche dann auch immer, wenn ich eine Zeit lang höre und fahre in der ICE zum Beispiel, aktiv die Musik immer alle 10 Minuten wieder ein- und runter zu regeln, weil du dich dann auch an die geringere Lautstärke wieder gewöhnst und dann es dir gar nicht auffällt, dass es leiser wurde. Aber man das ab und zu runter machen muss, weil wenn du es macht echt einen Unterschied, glaube ich, wenn du einfach 4 Stunden lang mit 5 Punkten mehr einfach hörst, als wenn du 5 Punkte weniger hast, obwohl es für dich gar nicht so ein unterschiedliches Erfahrung ist. Psychologisch ein Riesenproblem, weil diese Kopfhörer zum Beispiel jetzt, die sind leiser ein bisschen als meine In-Ear-Kopfhörer. Das sind so Over-Ear-Kopfhörer, weil ihr die gar nicht seht gerade, weil ihr woanders zuschaltet. Und ihr könntet sie auch nicht hören, weil sie haben Noise Cancellation, von daher. Und diese Dinger sind ein bisschen leiser. Das heißt, ich habe mehr Striche auf meinem Handy, wenn ich die Lautstärke einstelle. Das ist psychologisch ein Riesen. Die sind dann halt, die sind einfach leiser vom Werk aus. Das heißt, sie schaden meinen Ohren weniger beim gleichen Stand der Striche. Aber trotzdem traue ich mir nicht, die lauter zu machen, weil ich mir denke, das ist zu viel. Ja, vor allem, aber ist nicht auch Musik unterschiedlich laut? Also sind nicht ältere unterschiedliche sind Genres? Halt, also Metal ist doch bestimmt lauter als jetzt so ein Bach-Violinen-Konzert, oder? Meinst du nicht? Die sind ja alle gleich gemastert auf einer coolen Dezibelzahl. Und dann auf einer coolen Dezibelzahl. Auf eine coole, runde Dezibelzahl, die Spaß macht. Coole Dezibelzahl. Ich merke, du wurdest ausgebildet in dem Bereich. Ich habe eine wahnsinnige Dokumentation bei Netflix gesehen. Total geil, wo ein Mathematiker versucht halt, alle Sachen der Erde in Mathematik zu münzen. Mhm. Und es ist halt echt interessant, weil alles in Mathematik erklärbar ist. Auch zum Beispiel Musik und warum Dinge gut klingen, haben wir uns auch mal gefragt. Ich habe mich im Urlaub auch mal gefragt, warum hört man eigentlich die Musik, die man hört? Warum haben andere Leute einen anderen Musikgeschmack? Das ist ja zum einen natürlich, wenn Leute rebellieren wollen, hören sie Punk, weil die Eltern nicht mögen und so. Aber das führt ja nicht dazu, dass man was mag. Es führt dazu, dass man was hört oder vielleicht auch ein T-Shirt trägt oder so. Aber es führt ja nicht dazu, dass man es wirklich mag. Und, doch, glaube ich schon. Im Gewiss irgendwann vielleicht doch, weil man das dann immer hört, weil man sich daran gewöhnt. Und es ist wirklich so, dass wenn du ein C spielst und ein höheres C spielst, also eine Oktave spielst, dann sind die Frequenzen, das heißt die Wellenlänge, ist halt 1:2. Das sind, so sind die. So halbiert. Genau. Mhm. Und das ist halt, also mathematisch, je runder etwas ist, desto einfacher ist es wahrzunehmen, desto gesünder klingt es auch fürs Ohr. Und zum Beispiel ist dann eine Quinte, also auch irgendwann so typisch konsonante Sachen, Mozart, die ganzen Sachen früher, die waren relativ einfach zu dechiffrieren, halt einfach sehr konsonante Musik. Das ist sehr einfach, das sind sehr kurze Vielfachen, das ist 3:4 im Verhältnis 1:2 von Wellenlängen her. Und deswegen hören wir das halt gerne und gut. Und deswegen ist es auch einfach zugängliche Klassik zum Beispiel. Es ist total interessant. Musik ist einfach sehr, sehr einfach mathematisch zu erklären, warum wir etwas gut finden. Und es ist ja auch einfach, also je mehr du dich mit Mathe beschäftigst, desto einfacher wirken irgendwann komplexe Formen und desto lieber magst du immer noch komplexere Formeln, weil du andere schon satt bist. Die hast du schon verstanden, die hast du schon gelöst irgendwann mal und dann willst du dich an neue Dinge wagen. Genauso ist es mit der Musik ja auch. Je mehr du dich mit Klassik und Jazz und so beschäftigst, desto mehr fängst du dann irgendwann an, das auch zu mögen und komplexere Musik zu mögen. Was ich mal nicht verstehe, also jetzt, wenn jetzt eine Geige ein A spielt und ein Klavier ein A, denselben Ton, dann ist es ja dieselbe Wellenlänge. Selbe Wellenlänge, ja. Aber trotzdem kannst du ja unterscheiden, ob das jetzt ein Klavier oder eine Geige ist. Also wie wird denn dann diese Information gespeichert? Ja, worin in der Welle sind die Arten? Das Ausgangsmedium ist ein anderes. Es ist zwar, ja, aber was heißt es denn für die Welle? Ist dann die Welle. Ich meine, es ist ja dieselbe Welle, weil es ist ja derselbe Ton. Ja. Aber ja, warum kannst du denn einen Unterschied hören? Ja, weil etwas anderes die Welle auslöst, würde ich jetzt sagen. Also wenn ein Blech 440 Hertz schwingt und oder deine Stimmlippen mit 440 Grad schwingen, also dann auch knapp hauchzart. Nee, vorbei. Das heißt, es wird die Stimmlippen. Ja. Okay. Das weiß wow. ich Gott sei Dank. Nice. Ja. Auch geil, so ein Finte, wo man denkt, es wäre knapp vorbei. Quinte und dann heißt man, das. Und dann guckt man es nach und dann ist doch richtig, ja, sehr guter Gag. So viel dazu. Kurz musiktheoretisch, fand ich sehr interessant. Das sind diese Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich im Urlaub war, ja, in der Wüste Nairobi, und dann mir überlegt habe, oh, was sind noch Dinge, die mich interessieren? Und dann habe ich versucht, die zu beantworten für mich und mit Hilfe von Netflix-Serien. Und dann dachte ich mir, komm, bringst du das Wissen mal an die Leute. Was hast du herausgefunden im Urlaub? Hast du dir Fragen gestellt? Nee, nicht viel. Ich habe. Hast du was gelesen? Hast du ein Buch gelesen? Ich habe ein Buch gelesen, ja. Bist du jemand, der nicht am Strand liegt und dann so ein. Ich habe immer mein Kindle unterm Arm und liest dann so ein bisschen. Das ist ein sehr großes Kindle. Ja. Und nee, ich habe über Ersten Weltkrieg gelesen. Und welche Schlacht fandst du da besonders? Verdun. Und das ist lustig, dass du es jetzt in diesem Kontext erzählst. Nein, du hast mich gefragt und ich habe geantwortet. Es tut mir leid. Wie wahnsinnig macht das, wenn Running Gags vom Publikum aufgegriffen werden? Wie wahnsinnig wenn macht es ohne das? Kontext aufgegriffen wird, macht es schon wahnsinnig. Ich habe nichts gegen Running Gag. Running Gag ist okay. Aber wenn es ohne Kontext auf, also wenn jetzt wirklich jemand auf der Straße zu dir rennt und sagt, wer da, dann ist es nervig, weil dann ist es einfach, ist auch kein Gag mehr, sondern es ist einfach nur Wiederholung. Aber wenn es irgendwie im Kontext. Grüßen dich Menschen mit wer da? Nein. Aber wenn jetzt einfach mir jemand einfach nur eine Twitter-Nachricht schreibt mit dem Wort wer da, Ausrufezeichen, dann ist es halt nichts. So, aber wenn es in einem neuen Kontext als Running Gag, ein Running Gag ist ja immer noch ein Gag. Es ist ja nicht nur Running, es ist ja nicht nur Wiederholung an sich. Es ist ja nicht nur, dann rennt er mir hinterher. Ein Witz vor, der einfach versucht ans Ziel zu kommen. Und die ganze Zeit, ich glaube, der. Nein, es muss trotzdem noch ein Gag sein, will ich damit sagen. Dann nervt es auch nicht, dann ist es auch okay. Gut. So, dann kann man es auch machen, mein Gott. Nee, schön, ich wollte nur fragen. Finde ich nur interessant, weil du jetzt auch neuerdings damit konfrontiert wirst. Zum ersten Mal in deinem Leben. Mit etwas, was du an die Leute gegeben hast und die finden das gut und so gut, dass sie es immer aufgreifen wollen und zeigen wollen, dass sie es verstanden haben, dass sie das auch lustig finden und dann wieder an dich herantragen. Das ist ja ganz, menschlich. Ja, waren wir beim Podcast UFO auch, ne? Aber mehr auch nicht. Ja, stimmt, so. Genau. Das alleine einfach zu benennen, ist kein Gag, das ist nicht lustig. Wenn man einfach nur sagt, gute Folge, mehr aber auch nicht, das ist nicht lustig, weil es einfach nur eine Wiederholung. Aber wenn man es in einem neuen Kontext irgendwie sinnvoll einbauen würde, in irgendwas Neuem, damit ein Gag macht, dann ist cool. Mir ist das passiert. Jetzt möchte ich kurz. Ich würde das kurz ist erklären. Es soweit? Nee, es ist die Fehlkauf-Rubrik. Wo wir gerade von einem guten Kauf gesprochen haben, den ich getätigt habe, jetzt zu einem weniger gut gelaufenen. Mhm. Und zwar, es war ja sehr warm zwischendurch. Diesel im Sommer. Es war sehr warm. Und dann dachte ich mir, ist mir aufgefallen, etwas, was ich schon lange mit mir rumtrage. Ich liebe Kratzeis. Ich bin ein riesen Kratzeis-Fan. Ja. Und damit meine ich nicht diese länglichen Tüten, wo man das rausschieben muss, sondern wirklich die Becher, die man einfriert. Und dann hat man so einen kleinen Plastiklöffel, den man abbricht. Das ist ganz toll. Die habe ich jetzt vor ein paar Wochen gerade das allererste Mal in meinem Leben überhaupt gegessen. Echt? Ich habe mein gesamtes Leben noch nie Kratzeis gegessen. Jetzt erst vor ein paar Wochen und es ist großartig. Und bei mir in der Nachbarstadt von der Heimat wird das produziert. Bussi. Ach da was? Da gibt's die Bussi-Bär. Du bist in der Nähe von Bussi? Ja, Bussi ist Berg Carmen. Das ist die verfeindete Stadt von Carmen. Ist Berg Carmen. Scheiße. Und da gibt es so verschiedene Banden. Und was habt ihr? Tell me more, aufeinander zulaufen. Und in Berg Carmen, das Mordor von Carmen, steht quasi das Bussi-Werk. So ein großes, qualmendes ja, Werk. Tiefschwarzer Rauch ja. Und Schleim. Und, ja. Und ich wohne in Köln. Ich hätte es da, die machen auch Werkverkauf, da kaufen können. Ich fand es irgendwie blöd, im Kiosk zu kaufen, weil ich fand es ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Da dachte ich mir, da kannst du immer nur eins kaufen, ich wollte sehr viel Kratzeis haben. Und dann habe ich mir überlegt, man kann ja bei Amazon mittlerweile sehr viel bestellen. Dann habe ich mir bei Amazon Kratzeis bestellt. Leider hatten die nicht irgendwie 20 oder so, sondern 400. Und dann habe ich mir dann. Also dachte ich mir, die sind da sehr billig, die kosten nur 20 Euro dann da irgendwie. Dann habe ich mir 400 Kratzeis bestellt. Dann dachte ich mir, okay, das kommt dann ungefähr übermorgen, da bin ich ja Gott sei Dank da. Und dann kann ich es auch annehmen, weil das wäre echt unangenehm, wenn ich dafür irgendwo hinlaufen muss und es abholen muss. Es kam, wie es kommen musste. Ich war nicht da, als das Kratzer alles angeliefert wurde. Es war sogar keine Karte im Briefkasten, aber ich habe eine Mail bekommen, dass mein Paket angekommen sei und bei der Post abgegeben wurde. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich da angerufen bei der DHL, weil ich dachte, können die das irgendwie doch vorbeibringen und so. Und dann meinten die, nee, da ist irgendwas schief gegangen, gehen Sie mal zur Post. Das tropft. Dann dachte ich mir schon, fuck, bitte, ey, nicht dabei. Also bei allem kann was schief gehen, aber nicht bei den fucking 400 Kratzeis, die ich mir bestellt habe. Ich bin also zur Post gelaufen. Hatte dann nur halt keine Karte dabei, sondern nur meinen Ausweis und der hat nur meinen Namen gesehen. Tietze hat mich angeguckt, er hat so von meinem Ausweis runter und dann hochgeguckt zu mir. Ja, das Paket ist da. Und ich habe so schon hinter mich geguckt, so eine Riesenschlange hinter mir, natürlich bei der Post immer. Fuck, was ist passiert? Ja, ich hol's mal. Und dann ist er weggegangen. Ich höre nur, wie er so ein kratzendes Geräusch. Dann hat er einfach so eine Postwanne geholt. Und da drin lag dann mein Paket und dann meinte er, ja, das ist ausgelaufen. Ich weiß nicht, was sie da bestellt haben. Und dann ist es bei denen halt ausgelaufen. Und dann hat er halt eine riesen Wanne, wo halt so eine bunte Mischung aus sehr vielen Kratzeis drin war. Und dann hat er so hingeschoben und es war mir mega unangenehm, weil alle haben sich auch gefragt, was ist das für ein Typ, was hat er bestellt? Und dann habe ich halt im Laden verkündet, dass ich habe sehr viel Kratzeis bestellt. Weil ich mir dachte, ich muss das irgendwie rechtfertigen, was denken die, was das ist? Aber wie groß war denn das Paket? Das muss ja riesig sein. Es war schon groß. Ne? Also die sind ja nicht so groß und die kann man auch gut lagern, aber es war schon so, sagen wir mal, die Hälfte von mir. Aber warum laufen die denn aus? Die sind noch in Bechern drin. Ja, aber die sind nicht so dicht. Das sind ja sehr, sehr dünne Becher. Und augenscheinlich, weiß nicht, hat mal jemand irgendwie dagegen gehauen oder so. Und dann ich hasse Kratzeis. Und dann, war halt dieses große Paket mitten im Laden, was ausgelaufen war. Und dann habe ich gefragt, ja, was macht man denn bei sowas? Ich meine, ich kann das ja nicht mitnehmen, weil das ja einfach so ein triefendes, buntes Paket mittlerweile war. Und dann meinte er, ja, sie können die Annahme verweigern. Und das fand ich dann so cool, dass ich ganz laut gesagt habe, ja, ich verweigere hiermit die Annahme. Und dann war es dann, ja, das würde das, ich dachte irgendwie, cool, ich muss unterschreiben oder so. Und dann habe ich da gestanden, so habe mich so grinsend da umgeguckt, weil ich das cool fand, die Annahme zu verweigern. Und dann hat er gesagt, ja, dann, sie können jetzt gehen. Also, ich weiß nicht, warum sie noch hier stehen, aber dann konnte man einfach gehen. Dann habe ich damit die Annahme verweigert, habe das Geld zurückbekommen und alles cool. Aber echt unangenehm. Also, echt unangenehm, was ausgerechnet bei diesem Paket dann dazu führte. Ja, aber du kannst ja damit rechnen, dass es schmilzt, oder? Also hast du in Kauf Nein, genommen, die werden dass es schmilzt? Ja flüssig geliefert. Ach so. So, und die packst dann frierst alle, du die ein. Ja. Dann dachte ich mir, die werden ja nicht schlecht, weil das ist hauptsächlich Zucker und Farbstoff. Hm. Das kann man einfach liegen lassen mehrere Jahre. Und 400 werde ich in meinem Leben vielleicht noch verbrauchen. Oder ich werde es an notbedürftige Kinder oder so spenden. 400, einfach. Alter. Wenn du alle 2 Tage einen isst, dann sind es 3 Jahre einfach. Ja, und dann stand die da halt, Gottes ausgelaufenen Laden. Aber das ich finde so gut, dass die so eine Wanne haben, eine Wanne komplett vollgelaufen. So, ich verweigere die Annahme, aber kann ich mich ganz kurz in die Wanne legen? Nur ein ganz kurz. Können Sie die Wanne einfach einfrieren? Haben Sie kann ich die zum Metzger nehmen, so einen großen Gefrierraum? Aber auch geil, ich dachte mir, allein, dass sie das so viel mit dem Paket sich beschäftigt haben, dass er schon meinen Namen gelesen hat und wusste, ja, ihr Paket ist da. Das ist angekommen. Dass sie den Namen Tietze schon mit, was hat der bestellt, was ist das für ein typisch, also verbunden haben, das finde ich ganz interessant. Ja, das war die Kratzeis-Geschichte. Nicht schlecht. Das war so viel zu meinem Sommer. Und ich habe kein Kratzeis im Endeffekt gegessen. Ach Gott. Ach. Ich gebe dir mein Kratzeis aus. Ich glaube, ich fahre mal zu Bussi. Die, wie gesagt, machen noch einen Werkverkauf. Aber die machen auch so Fruchtgummis und so Gedöns, oder? Die machen nicht nur so. Das weiß ich nicht genau. Trolli meinst du, glaube ich. Die ja, sind auch Trolli, da, stimmt. Die haben alle so ganz lustige Namen. Die müssen wir mal ausfindig machen. Ich bin immer noch lange auf der Suche nach Trolli Cheesecakes, der besten Süßigkeit, die es jemals gab. Falls irgendwelche Leute da draußen an den Empfangsgeräten Informationen habt über Trolli Cheesecakes, die es mal vor 3 Jahren mal eine Zeit lang gab zu kaufen, so Käsekuchenstückchen aus Fruchtgummi-Gedöns. Wollen wir mal Werbung machen für Trolli? Das würde ich wirklich gerne machen. Ey, wir haben ja auch kostenlos. Subway hat sich ja bei uns gemeldet. Also jemand hat geschrieben so, hey, geil, die machen die besten Sandwiches der Welt irgendwie at Subway. Und Subway hat geschrieben, ja, schreib das mal eine Mail. an irgendwie subwaydeutschland.de oder sowas. Was ist los? Ja, doch, über Twitter hast du das nicht. Ich bin der Marketingchef des Podcast-UFOs. Ja, ich weiß, deswegen wundert warum mich weiß auch. Ich davon gar nichts? Doch, auf Twitter hat jemand geschrieben, weil wir mal diese Tipps für das Sandwich, ja. Subway-Sandwich gegeben haben. Ja. Und es hat jemand geschrieben und Subway Deutschland geedit. Und dann haben die geschrieben, ja, schreib das mal eine Mail. Wir könnten wirklich von Subway gesponsert werden. Das ist bestimmt schon 2 Jahre her und wir haben einfach nicht reagiert, weil wir Trottel das sind. Ist, das ist bestimmt das ist nicht mal 2 Monate her. Also das cool. Ist für unsere Verhältnisse noch recht gut, glaube ich eigentlich. Das ist sehr pünktlich, ja cool. Also das wäre ja geil. Dann können wir Werbung machen zum Beispiel für das neue Angebot, dass wenn man mit Pokémon Go Account dahin geht, kriegt man ab Level 20 ein kostenloses Sub. Und die Cookies sind auch immer gut. 3 Stück für 1,99. Ist ein fairer Preis, finde ich. Ist ein guter Preis. Ja. Ja, geht doch mal vorbei. Alles Subway. Klar. Eat fresh. Eat fresh. Or don't eat it all. Und das ist ja seltsame Ton. Eat fresh. Echt? Gibt's da so einen Ton? Ja. Subway. Eat fresh. Ja, so viel. Sie sollten ja den Jingle für unsere Werbekampagne machen. Sie haben jetzt 2 Monate Zeit gehabt. Haben Sie schon was ausgearbeitet? Wir haben ja. Ja, also. Schon mal gemeldet. Die erste Version, die konnten wir nicht öffnen irgendwie. Da hieß es Datei nicht öffnenbar oder so, aber. Ja, es war eine Pages-Datei. Richtig, genau. Wir haben keine Pages leider. Rückblickend auch fragwürdig, wie ich eine Tondatei in die Pages-Datei bekommen habe. MP3 haben wir gesagt. Sorry dafür. Doch, jetzt sind wir auf jeden Fall da. Der Marketingchef, das ist Herr Heinrichs. Das ist der Marketingchef Deutschland. Das ist Frau Paulsen. Das ist die internationale Leiterin von. Paulsen. Internationale Leiterin von PR und Marketing. Guten Tag. Das ist Dr. Professor Richard Heinrichs. Wir springen 10 Minuten in die Zukunft, als alle Namen vorgestellt wurden. Ja. Das ist Eure Majestät Juliane die Dritte. Und das ist Schützenkönigin, oder? Genau. Und wir sind heute zu Ihnen gekommen, in Ihre Bude, möchte man sagen. Ist ja schön, dass Sie uns reingelassen haben. Ich hätte einfach zu euch kommen können, aber alles klar. Ich sehe da hinten schon das Keyboard. Vielleicht fangen Sie einfach mal an. Also soll ich das nacheinander vorspielen oder wollen Sie erst jeden Einzelnen hören und dann darauf was sagen oder wie? Genau, wir hatten ja die Intro-Melodie, den Jingle für die Kampagne Japan, den Jingle für die Kampagne Kanada, den Jingle für die Kampagne Deutschland und dann hatten wir noch überlegt, ob wir nicht für das Gewinnspiel vielleicht so einen Sound-Cue haben können, wo dann die User erraten können, was es denn ist. Fangen wir doch einfach mal mit dem Intro an. Okay, ich habe was an Werbungen angelehnt wird immer, angehangen wird, ganz am Ende. Da habe ich folgende Ideen. Genau, so ein Claim, ne? So ein wiedererkennbarer, richtig, so ein typischer, ja, sehr gut. So. Sie haben ja, als Vorlage haben sie mir Subway Eat Fresh genannt. Aha. Und da hatte ich jetzt folgende Idee, die ich für sie nicht sehr gut finde, aber lassen Sie einfach mal auf sich wirken. Subway. Eat Fresh. Das wäre Jingle Nummer 1. Ich habe noch 2 zur Auswahl. Ja, will auch mal rein. Subway. Eat Fresh. Ich spiele nochmal ab. Subway. Was ist das für ein Instrument? Eat Fresh. Das ist eine Kuala Lumpur. War ich im Urlaub auf Sardinien. Sie haben das mit Ihrem Mund gemacht, aber ist es, also imitieren Sie dann ein Instrument, oder? Ja. Und wie gesagt, das sind einheimische Kehlkopfgesänge aus Sardinien. Also ich glaube, Frau Paulsen gefällt es ganz gut. Dr. Heinrichs ist ein bisschen okay. Und haben Sie das Intro, den Song? Ja, einen Moment. Da dachte ich mir, also ich bin nicht so gut in Instrumenten, habe ich mir auch vorher geschrieben bei meiner Bewerbung. Ich kann ganz gut mit Wörtern umgehen, deswegen habe ich einen kleinen Rap geschrieben. Oh. Würde ich jetzt gerne mal abspielen. Subway, wir haben die Sandwiches. Wir machen euch klar, die Kerle und die Bitches. Wir haben die Zutaten, alle sind frisch und dann kommt es auf den Teller, aber bloß kein Fisch. Wir haben nur Fleisch, wir hauen, da war ich noch nicht weitergekommen. Mhm. Aber so dachte ich mir, also, dass man so einen kleinen Rap einfach startet, dass man halt immer Subway, weil Rap ist ja cool, ist ja Hip-Hop, popkulturell, gay, was die jungen Leute hören. Mhm. Dass ich da dachte, dass man da irgendwie gleich da in die Zielgruppe kommt. Mhm. Das wäre so die Idee gewesen. Und dann gibt es noch einen Classic-Approach. Mhm. Ist das Ihr Mitbewohner da hinten eigentlich? Oder? Nee, der liegt schon, der ist bei der letzten WG-Party einfach liegen geblieben. Ah, okay. Habe ich mir nicht getraut, nochmal anzufassen. Auch Beweismittel und so. Der Classic Approach. Subway. Ja, ich weiß nicht, ob da Copyright drauf ist, ob man da noch was machen kann, aber. Die Rechte sind, die habe ich geklärt. Die gehören mir. Mhm. Mein Name ist Stefan Beethoven, ich weiß nicht. Jetzt verstehe ich, das kommt das eher jetzt zusammen. Ah, alles klar. Mein Urgroßvater, der ist sehr alt geworden. Mhm. Ja. Also Dr. Heinrichs ist begeistert. Er hat es auch, konnte, glaube ich, sich nicht helfen, ein bisschen mitzuwippen während des Raps. Das hatte schon, das hatte auf jeden Fall einen guten cool. Flow. Also das war richtig cool. Ich find's cool. Das ist ja auch cool. Also das ist ein cooler Typ. Das merkt man ja, glaube ich, sofort. Und ich denke, wir sind alle recht zufrieden und würden sagen, dann gehen wir damit weiter in die nächste Phase. Und ja. Genau, Prinzessin Bettina von Heinrichsen ist, glaube ich, auch ganz guter Dinge. Also sie nickt auf jeden Fall und ja, vielen Dank. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Ich meine, sie sind jetzt alle hier extra hergekommen. Habe ich ganz vergessen jetzt. Gastgeber und so. Wollt ihr was zu trinken noch haben oder so? Ja, gerne, Heinrich? Klar, natürlich. Einfach ein Wasser jetzt? Ja, oder haben sie vielleicht ein bisschen was Fruchtigeres irgendwie? Vielleicht ein Eis oder sowas? Ja, Kratzer, sie haben sehr viel Kratzer da. Endscene. Okay. Whoop. Wie kommt man aus Sketchen raus? Das hat mich immer gefragt. Aber es ist auch selbst in Podcasts, die das nur machen, echt auch manchmal ein bisschen unangenehm anzuhören. Ja. Weil die meistens Musik, so coole Rockmusik, die dann einfällt. Ja. So weit, so gut. Ich habe neulich mein Portemonnaie vergessen in der Heimat, war dann eine Woche hier lang in Köln. Und das ist ganz schön furchtbar. Führt nirgendwo hin, die Anekdote, ist mir gerade nur eingefallen. Ja. Das riecht so ein Trauma, was ich jetzt mitgenommen habe. Wenn man sein Portemonnaie vergisst, bist du eine Persona non grata. Du bist gar nichts, du bist niemand mehr. Ich habe kein Bahnticket gehabt, kann mir aber auch keins kaufen, weil ich kein Geld hatte. Wenn du hast noch das Foto von dir im Hals hängen, so das ist ja und mein Schlüssel im Hals noch. Hängen. Und so ein, was man mit mir machen soll, wenn man mich bewusstlos am Straßenrand findet. So eine Karte. Auf den Rücken tätowiert. Fassen Sie mich bitte nicht an. Ja. Seien Sie vorsichtig, erst die Hände waschen. Bitte ziehen Sie mir keine peinlichen Sachen an. Halt diese typische Karte. Und ja, du hast einfach verloren. Also kurzen Tipp nach draußen an euch. Vergesst eure Portemonnaies. Ich wurde beschossen. Was? Ja. Und zwar noch bevor das alles so in den Medien war, Amoklauf und cool und so und irgendwie alle drüber geraved haben und geiler Scheiß und das macht man jetzt bevor so. Bevor es Mainstream wurde. Bevor es Mainstream wurde, noch davor wurde ich Independent beschossen. Und zwar bin ich im ICE gefahren. Und dann plötzlich hieß es so, ja, das war eine sehr reiserische Überschrift der Anekdote jetzt aber. Reiserisch. Ja. Und, weil du gereist bist. Ja, nee, stellte sich raus, dass anscheinend die erste Klasse beschossen wurde und das Fenster zersprungen war. Und dann kam wirklich die Düster, ja, hallo, guten Tag, ja, die erste Klasse wurde beschossen und wir haben einen Schaden am Außenfenster und wir müssen jetzt mal halten und die Bundespolizei ist informiert und die kommt vorbei. Außenfenster? Und wir Außenfenster, ja. War das wichtig zu betonen, dass es sich um ein Außenfenster handelt? Außenfenster, ja, weil es könnte ja auch die Schießerei innerhalb des Zuges sein, glaube ich. Das war schon, so habe ich nämlich erst verstanden, dass es kam eine Scheibe der ersten Klasse kam bei einem Schuss zu Bruch. Ums Leben. War die Formulierung. Alle so, okay. Oh nein. Ist das jetzt, können wir jetzt in Panik verfallen oder gleich noch? Sag oder was, sag wir? Was. Was ist jetzt hier, was ist, sagt einem die Knicke, wie man jetzt reagieren keine soll? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam dann die Bundespolizei und hat sich das angeschaut und so und hat irgendwie, das stand dann so wirklich so. Kamen die dann plötzlich einfach nee, die, im fahrenden so, Zug? Mit so einem Fahrrad. Ja. Sie sind neben uns hergefahren. Und ja, sind wir am Bahnhof angehalten und dann standen die da halt so ganz, ich war sehr froh, weil ich hab mir am Automaten Gummischlümpfe geholt, weil ich hatte keine Schlümpfe mehr und dachte mir, geil, wenn wir jetzt hier lange stehen bleiben an dem Bahnhof, kann ich mir neue Gummischlümpfe holen und wunderbar. Dann stand da die Bundespolizei da und hat sie das angeschaut, so ganz fachmännisch und so. Wie du die Schlümpfe gekauft hast. Wie ich die Schlümpfe gekauft und der stand dann so da und so, ja. Und dann so heißt es, ja, es kann gut sein, dass der beschossene Waggon ausgewechselt werden muss. Aber so gut, dass man das ständig betont. Beschossen einfach die ganze Zeit. Und musste nicht ausgewechselt werden, wir konnten weiterfahren. Aber als du mir zum ersten Mal erzählt hast, diese Geschichte, hast du gesagt, ja, da wollte offensichtlich jemand die erste Klasse beschießen. Glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Erstmal ist die erste Klasse ja immer an unterschiedlichen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten des Zuges angekoppelt und ist immer vorne. Weil, wie kann man denn die erste Klasse in einem fahrenden Zug, ist ja wahnsinnig schwer, irgendwas zu treffen, was ich denke, das war auf jeden Fall ein Aufstand der proletarischen Klasse und ein neuer Klassenkampf steht uns bevor und die roten Flaggen werden gehisst. Und das Ende des Kapitalismus ist eingeleitet und alles geht an die Waffen, Brüder. Mach runter! Ich finde es ganz abgefahren. Ich finde es auch ganz abgefahren. Ist niemand gestorben dabei? Überhaupt nicht. Nee, ich habe dann nicht mal annähernd. Nicht mal im Ansatz. Also ich habe dann auch im Nachhinein so Zeitungsartikel gelesen, wo es dann immer hieß, ja, man weiß nicht genau, ob es wirklich ein Schuss war oder vielleicht ein Stein oder sowas. So, wo dann auch selbst der Zeitungsartikel das so ein bisschen aufbauschen oder wollte. Oder vielleicht so. Gan, ein lächerlicher Stein. Ja, wurde von genau, lame. Oder vielleicht einem Vogel, boring. und so, auf jeden Fall. Nicht. Mir ist nichts passiert, alles ist gut, aber habe ich jetzt gar nicht gefragt. Wie geht's dir? Also, nee, ist okay. Nee, ist in Ordnung. Ich war glücklich, ich hatte die Schlümpfe. Und von daher, nee. Das ist ziemlich cool. Ja. Und irgendjemand hat es getwittert, hat ein Foto davon gemacht und getwittert. Und dessen Bild wurde in allen Artikeln benutzt. Und ich habe mich so geärgert, warum ich nicht ein Foto gemacht und getwittert habe. Weil man muss sich schon überlegen, also man hat ja auch so die Verpflichtung, also wenn jetzt, keine Ahnung, Amoklauf in einem Zug stattfindet, kann man das ja einfach mal twittern. So, also dann sagt so, ja Leute, hier ist was los. So, aber wann geht es los? Wann ist, steht man in dieser Pflicht des Bürgerjournalisten, anzufangen zu twittern? Wenn jetzt, was muss passieren, dass dieser Threshold überwunden wird? Und man sagt, Breaking News, hier hat gerade jemand AIDS geheilt. What the fuck, Alter? Ja, also wann musst du aktiv das Zeitgeschehen auch dokumentieren? Ja, genau. Du hast ja die Verpflichtung. Aber ich würde nur kurz sagen, also mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörern wäre ich zwar gestorben auch, ja, aber ich hätte den Schuss nicht gehört. Den Schuss hättest du ohnehin nicht gehört. Und ich wäre cool. Im Sarg hätte ich Kopfhörer getragen. Wie cool wäre das denn? Den Schuss hättest du ohnehin nicht gehört, weil die Kugel schneller reißt als der Schall. Ja, das heißt, wenn die einschlägt erst in meine Wange. Du. In deine Wange? Dann hört man das doch. Wenn der Schuss in dein Gesicht eindringt. Ich glaube, selbst dann reagieren die Nerven schneller als der weiß ich nicht. Deine Wange, keine Ahnung. Du meinst wegen jetzt, wegen Klangraum oder jetzt. Was? Oh. Nee, aber ich finde es cool, ich finde gerade die Vorstellung cool, dass ich sterbe mit meinen neuen Noise-Canceling-Kopfhörern, dass meine Eltern irgendwo, oder weiß nicht, wer mich dann beerdigt, halt einfach sagen, nö, lass dich mal drauf. Udo. Ich finde es ganz cool, Bernd mich beerdigt, ganz cool, wenn mein Sohn Kopfhörer und Sonnenbrille im Sarg trägt oder so. Ja, das stimmt. Aber dass ich ein bisschen cooler aussehe. Das könnte man eigentlich machen, sodass du dann auch noch Musik hörst. Und Zigarette. Ja, bis sie aus sind, bis sie ausgehen und die Würmer sich langsam durch die Noise-Cancelling in den Kopfhörer fräsen. Mhm. Willst du verbrannt werden oder willst du beerdigt werden? Ich will in flüssigem Käse einbalsamiert werden. Ich will in einer großen Wanne aus Kratzeis beerdigt werden. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Das fände ich ganz cool. Gibt es so fancy Beerdigungszeremonien eigentlich? Ich glaube, ja schon, oder? Seebeerdigung und sowas zum Beispiel. Ja, klar. So, also wo jemand mit einem Pfeil am Rand steht und dann... Und dann 800 Mal nicht trifft und wir dann sagen, haben wir den Flammenwerfer noch da? Wollen wir nach Hause gehen? Ich glaube nicht, dass das jemals so passiert ist, dass man den brennenden Pfeil auf ein Boot geschossen hat und es angefangen hat zu brennen. Ich glaube, das funktioniert nicht so leicht. Ich meine, die haben ja kein Benzin oder sowas. Vielleicht war es ein brennender Pfeil, der in den Zug... Brennende Pfeile sind... ohnehin kompletter Nonsens. Aber du hast ja kein Benzin oder sowas. Das ist ja, du kannst ja, wenn du mit einem Pfeil gegen ein Holzbrett schießt, dann schießt nicht plötzlich das Holzbrett in Flammen. So, das ist ja, funktioniert ja nicht so. Nee. Das stimmt schon. So, als wäre das jetzt wirklich ein Problem, das wir jetzt lösen müssen. Nee, aber wenn du da ein bisschen Heu drauf... Vielleicht haben die diese so Knallerbsen dran gemacht. Ja. Das ist quasi so eine, also so ein, dass wenn es drauf fällt, dass dann zu einer kleinen Explosion kommt. So wie Boromir, ne? Boromir wurde ja auf dieses Boot gelegt und dann diesen Fluss runtergefahren, wo die ja wissen mussten, dass da irgendwann dieser Wasserfall kommt und Boromir einfach für immer verloren ist. War das wirklich die bestmögliche Art, ihn zu bestatten, ihn einfach ins Wasser zu werfen, indirekt? Vielleicht war das so eine Gondor-Art, so eine Eigenart. Die machen ja so ein paar Sachen am Stüssel. Die machen ja die Gondorianer. Ich will ja nicht Gondor anfangen, aber was die wieder abziehen in letzter Zeit. Jetzt kommen ganz viele aus Gondor hierher. Oh, mag ich persönlich nicht so gern. Ja, ja. Aber na gut. Wenn man darf es nicht laut sagen, dann ist man wieder ein Nuss. Ja. Hornist und so, ja. Ich finde ja die coolste Szene aus Avatar tatsächlich. Also, das habe ich auch damals erzählt, dass du erzählt hast. Als dann dieser große Wagen zum ersten Mal aus diesem Wald der Einheimischen rauskommt, auf Pandora, diese große Dampfwalze und dann halt in dem Reifen Pfeile steckten. Mhm. Und man dadurch zum ersten Mal gesehen hat, okay, das ist ein Naturvolk, erstens wahrscheinlich, sonst würde man ja nicht mit Pfeilen werfen. Und die sind groß, das heißt, du hast halt, die Exposition ist ganz cool. Du hast sehr viel davon. Weißt du schon von dem? Ja, wir haben ja auch uns ein paar Live-Leak-Videos von Istanbul angeschaut, wo dieser Putschversuch und irgendwie Militärgedönsel waren, wo man auch so einen Panzer durch die Straßen halt fahren sehen und dann Leute, die halt dann mit Holzbrettern auf diesen Panzer einschlagen und sich auch denken so, habt ihr nichts gelernt aus zwei Weltkriegen? Ja, oder wo der so, Panzer also einfach instant in die Luft fliegt, wenn das Holzbrett das Panzer berührt. Und man so denkt, what? Also, da sind wir nie drauf gekommen, wie genial. Das ist auch so, ja, ich hau jetzt mal so. Ich glaube, wenn man in so einer Gruppe ist, dann muss man schon was machen. So, man weiß, dass es nichts bringt auf so einen Panzer. Du hast die Wahl, entweder du schlägst auf einen Polizisten ein, der dir halt im Zweifelsfall den Arm bricht und dich verhaftet, oder du schlagst auf den Panzer ein, wo du genau weißt, das macht eh nichts so. Ja, genau. Aber der Panzer wehrt sich auch nicht. Es sieht trotzdem gut aus. So, du bist trotzdem dabei und du machst was und Gewalt. Geld ja. und für die gute Sache. Ich glaube, ich würde auch auf, ich würde auf so ein Verkehrsschild irgendwie so einschlagen. Ja. Nimm das, fuck the rules, einfach so. Und dann nebenan einfach so auf so eine Wand einschlagen. Hast du dich, putsch! Ja, genau, so ein Pfeiler würgen, so ein Straßentür. Aber das, um dabei zu sein. Aber das ist auch eine abgefahrene Geschichte. Ich meine, wer sind wir jetzt irgendwie Weltpolitik einzuordnen ja, und so. Wo. Aber es ist schon so ein bisschen so eine Kanzler Palpatine-Nummer, ne? Wahrscheinlich. Also er ist ja danach aufgetaucht, dass er halt diese Liste aufgetaucht mit den ganz vielen Richtern, die er dann verhaften ließ und so, mhm. Wo die man ja nicht so schnell anfertigen kann. Die auch alle Jedis waren, komischerweise. Komischerweise, das ja. ist ganz abgefahren. Und er, also dass er so dass ein Volk gegen sich aufbringt, um es dann halt so Notstandsgesetze in Kraft zu lassen, ist einfach 1:1 Star Wars 3. Damit hätte man aber rechnen können, dass wenn solche Leute solche Filme sehen, dass dann sowas passiert einfach. Man hätte damit rechnen können, als man bei Erdogan die ganz vielen Darth Vader-Plakate in seinem Post, in seinem Zimmer gesehen hat. Und diese Stimmverzerrer immer, die ja. so schwer geatmet haben. Mein Gott, sie haben keinen Asthma. Doch, ich habe Asthma. Ja, das ist halt echt, also das ist ganz schön abgefahren. Also Star Wars passiert gerade. Hätte man dem irgendwie Leute. Die Schlümpfe gezeigt oder so, hätte er ganz anders gemacht. Dann hätte er irgendwie magische Frauen gemacht und in die Menschen geworfen. Ja, oder er, wenn er, ja, das war schon das Lustigste. Titanic gesehen hat, dann ja, ganz toll. Gegen Eisberg, weiß ich nicht jetzt. Das muss nicht sein. Nee. Gut. Was machst du heute noch? Ich fahre heute noch nach Hamburg. Zu den Rockbeats. Rocket Binos. Da waren wir auch. Vielen Dank an die letzten Leute, die es gesehen haben. Gut fanden. Ja, wir haben montags mal da gespielt. ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, ehrlich gesagt. Es ist schon ein bisschen länger her. Es wurde jetzt veröffentlicht. Ich hätte echt gehofft, dass es nicht veröffentlicht wird. Aber das Lustigste war, das sind zwei Teile und ich habe den zweiten Teil gesehen und im Kommentar stand, warum wurde der erste Teil entfernt? Dann so, okay, es war echt keine gute Sendung, aber entfernt im Nachhinein, also muss ich geirrt haben, der wurde nicht entfernt einfach. Aber ja, merkwürdig. Wurde der erste Teil entfernt? Ja. Nee, so in Quarantäne gesetzt, klingt das ein bisschen. Er wurde aus dem Verkehr gezogen. Ja, ja. Nee, guckt euch an. Er hatte Spaß mehr als wir während des Mann. Ansonsten herzlich willkommen in Staffel 3 des Podcast-UFOs. Bis nächste Woche. Wir haben Abbas. Gut, ciao.